Sechstes Kapitel: Geheimnisse um die antiken Pergamentkodizes. Pergament ist ein dauerhafterer Stoff als Papyrus. Es muss uns darum sehr wundern, dass keine Pergamentkodizes aus der Zeit vor 300 existieren. Man belehrt uns jedoch, das Fehlen aus früherer Epoche sei nicht auffällig, sondern ganz selbstverständlich, denn erst vom 4. Jahrhundert an wäre Pergament als Beschreibmaterial in Gebrauch gekommen, vorher schrieb man auf Papyrus. Nun ist aber für einen skeptischen Kritiker nichts selbstverständlich, zumal wenn es sich dabei um eine Erscheinung aus den ersten Jahrhunderten handeln soll. Die Überraschung steht auch schon bereit. Die Bearbeitung der Tierhaut zu Pergament soll schon im 2. Jahrhundert vor der Zeitrechnung oder sogar noch früher erfolgt sein. Und was uns am meisten interessiert, man schrieb auch bereits seit langem auf Pergament. Gegen Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts weist Material auf Handschriften des Homer, Virgil, Cicero in Membranis, das heißt auf Pergament, hin. Es existierten also vor dem 4. Jahrhundert vielerorts literarische Pergamentkodizes in beträchtlicher Menge. Wo sind sie geblieben, diese dauerhaften Bände? Was für ein Schicksal ist ihnen widerfahren? Alle dieser pergamentenen Kodizes aus dem 1. bis 4. Jahrhundert sind spurlos vom Erdboden verschwunden. Ist solches Verschwinden selbstverständlich? Nach dem Jahre 300 durften überall Pergamentbücher sich erhalten. Vor 300 starben sie gewissermaßen an einer zerstörenden Seuche dahin. Während wir uns über dies eigenartige Phänomen wundern, bleiben die Fachleute gelassen und konstatieren lediglich die objektive Tatsache. So meint auch Kenyon, im ersten Viertel des 4. Jahrhunderts scheint man mit einem Male die großen Vorzüge des Pergaments und die mangelnde Haltbarkeit des Papyrus bemerkt zu haben. Vor Beginn unserer pergamentologischen Untersuchungen sei an die Taktik erinnert, die wir überall befolgen. Wie immer gehen wir von der wieder besseres Wissen gemachten Voraussetzung aus, die handschriftliche Überlieferung, hier die Überlieferung auf Pergament, sei echt, das heißt im Großen und Ganzen unangetastet. Und weiter, auch im pergamentologischen Bezirk ist es uns nicht um Begutachtung von Einzelheiten, also gelegentlichen Fällen zu tun, sondern wir kümmern uns auch hier ums Ganze. Wir bezwecken eine Generalüberprüfung der uns entgegengetretenen Allgemeinsituation. Wir bemühen uns nicht so sehr um einzelne Pergamentkodizes, sondern fassen die Geschichte der pergamentologischen Kodizes, ihre Schicksale im Verlauf der Jahrhunderte ins Auge. Am Anfang und am Ende der Untersuchungen steht dann, wie immer, die entscheidende Frage: Kann der geschilderte Gesamtzustand die dargelegte Überlieferungsgeschichte als natürlich entstanden angesehen werden? Gewiss bleibt unsere Aufmerksamkeit vorzugsweise auf die Überlieferung biblischer Urkunden gerichtet. Es ist aber unvermeidlich, jetzt auch die handschriftliche Überlieferung profaner Pergamente mit in den Kreis der Kritik zu ziehen. Die handschriftliche Überlieferung der römischen Literatur wird zunächst sogar der Hauptgegenstand unserer kritischen Betrachtung sein. Die gefälschte Geschichte des Christentums, die Kirchengeschichte, ist ja schon in den ersten Jahrhunderten von der weltlichen Geschichte jener Zeit gar nicht zu trennen. Beide Ströme geschichtlichen Geschehens mussten zugleich ineinander fließen und sich im gemeinsamen Bett innigst vermischt weiterwälzen. Das bedeutet, die von Grund auf erdichtete Geschichte vom Ursprung und der Weiterentwicklung der christlichen Kirche musste von den Urhebern der großen mittelalterlichen Fälschungsaktion planmäßig in die wirkliche Geschichte jener früheren Jahrhunderte eingearbeitet werden. Im Verlaufe dieser Prozedur wurde den gelehrten Mitgliedern der Fälschergenossenschaft sehr bald klar, dass mit einem bloßen Aufpfropfen der erdichteten frühen Kirchengeschichte auf die historische Wirklichkeit nicht viel zu erreichen war. Es erwies sich als unumgänglich, auch die weltliche Geschichte vom 1. Jahrhundert an sehr gründlich bis ins Mark hinein umzugestalten, das heißt zu verfälschen. Nur Teilstücke und Splitter der zerstörten weltlichen Geschichte konnten weiterverwendet und in den Neubau eingefügt werden. Wenn es sich tatsächlich so verhält, dann müssen Anzeichen der systematischen Verfälschung der weltlichen Geschichte auch in den römischen Berichten jener Zeit anzutreffen sein. Dann müssen auch die Werke der römischen Historiker die verräterischen Spuren dieser Machinationen zeigen. Es ist auch sicher, dass nicht nur geschichtliche Werke gefälscht wurden, sondern dass deren angebliche Verfasser erdichtete Persönlichkeiten darstellen. Was lehrt, so lautet unser Thema, die Geschichte der handschriftlichen Überlieferung bezüglich der Erhaltung von Pergamentkodizes profaner römischer und kirchlicher Werke aus der Endepoche des Altertums? Die Antwort bietet nachstehende Liste. Sie gibt Auskunft, aus welchen Jahrhunderten angeblich die ältesten Handschriften römischer und christlicher Schriftsteller stammen. Es folgt hier eine Tabelle, die als PDF dem Hörbuch angehängt ist. Weiter im Text. Die Liste ist keineswegs vollständig, aber Vollständigkeit ist auch nicht notwendig, denn weitere Anführungen verändern nicht mehr am Gesamtbild. Die eingeklammerten Jahrhundertzahlen melden den nächstjüngeren Pergamentband des betreffenden Werkes. Unsere Liste lässt erkennen, dass Handschriften römischer und altkirchlicher Schriftsteller aus verschiedenen Jahrhunderten erhalten sind. Die ältesten Pergamentbände, deren Überreste, stammen aus dem 5. Jahrhundert, andere Kodizes aus dem 6. bis 11. Jahrhundert. Das erscheint eine ganz natürliche und nicht einmal besonders auffällige Feststellung zu sein. Jedermann wird ja einsehen, dass in den Zeiten des Zusammenbruches des Römerreiches und in den Wirren der sogenannten Völkerwanderung die Kultur Schaden litt und viele Pergamentbücher zerstört wurden oder sonst verloren gingen. Gewiss, wir sehen das ein. Uns kümmert hier aber gar nicht, was verschollen ist, sondern was sich erhalten hat. Und da können wir wirklich von Glück reden. Denn von einigen wenigen, aber charakteristischen Ausnahmen abgesehen, ging kein bedeutendes Werk eines bedeutenden antiken römischen Autors ganz verloren. Der Zufall waltete so ungemein geschickt und vorsorglich, dass immer wenigstens ein Exemplar in mehr oder weniger gutem Zustande der wichtigsten Schriften aus den Nöten der Übergangszeit vom Altertum zum Mittelalter gerettet wurde. Die Liste beweist das sehr anschaulich. Wenn nämlich bei Sallust angegeben steht 4. bis 5. Jahrhundert, so heißt das nicht, dass es viele oder doch mehrere Exemplare gibt, die aus dieser Epoche herrühren, sondern dies besagt, ein Band bzw. Bruchstücke ist erhalten, nicht mehr. Ein zweites Exemplar des Sallust taucht dann erst wieder aus dem 10. Jahrhundert auf. Dasselbe gilt mit verschwindenden Ausnahmen für alle antiken profanen und kirchlichen Autoren.